Fürchtet ihr des Feindes wilde Übermacht? Ist es draußen dunkel unten in der Nacht? Öffnet weit die Türe, macht die Fenster rein, lasst die liebe Sonne ein, lasst die Liebe Gottes ein, lasst sie in das Herz hinein. Öffnet weit die Herzen für den Trost des Herrn, lasst die Liebe Gottes ein. Will der Glaube zagen in dem Werk des Herrn, hat sich Gott verborgen, scheint die Hilfe fern. Öffnet weit die Türe, macht die Fenster rein, lasst die liebe Sonne ein. Lasst die Liebe Gottes ein, lasst sie in das Herz hinein. Öffnet weit die Herzen für den Trost des Herrn, lasst die Liebe Gottes ein. Wollt ihr fröhlich ziehen auf dem Pfad der Pflicht, fern von Nacht und Dunkel, stets im hellen Licht? Öffnet weit die Türe, macht die Fenster rein, lasst die liebe Sonne ein. Lasst die Liebe Gottes ein, lasst sie in das Herz hinein. Öffnet weit die Herzen für den Trost des Herrn, lasst die Liebe Gottes ein.